Das Stück, das nach 7 Minuten zu Ende ist, zeigt nirgendwo den geringsten Spannungsabfall. Und was meint Julian Cope? Father Canotier war eine faszinierende und fruchtbare Übung. Es ist eine unglaubliche Platte, sowohl in puncto Erfindungsgabe als auch was erfinderisches Abkupfern anging. Kents Dreistigkeit bei Father Canotier gab der Welt einen fantastischen Song, vor dem geringere Künstler zurückgescheut wären. Und es ließ sie auf der Stelle den Sprung auf die internationale Bühne schaffen. Mit einer Kostprobe aus ihrer Serie EFS, das steht für Ethnologische Fälschungsserie, Ethnological Forgery Series, und wir hörten daraus die Miniatur Nummer 8. Irmin Schmidt. Es war alles von Anfang an ziemlich provokativ, obwohl Provokation an sich nicht so wichtig für uns war. Sie richtete sich mehr nach innen als nach außen. Man musste sich selbst erst einmal entlasten und im wahrsten Sinne entladen, die ganze Last von angelerntem Zeug wegwerfen. Wir sagten, wir vergessen erst einmal alles, was wir gelernt haben. Es war nicht die Idee daraus, eine Rockgruppe entstehen zu lassen. Wir haben uns alle verboten, eine Idee zu haben, was das werden soll. Wir hatten kein vorgefasstes Ziel. The sound isn't, the sound isn't, the sound isn't. desert, it's the salt desert, it's the salt, it's the salt, it's the salt, it's the salt, it's the salt, it's the salt, it's the salt, it's the salt desert, it's the salt desert, it's the salt desert, it's the salt desert, it's the salt desert, it's the salt desert, it's the salt desert, it's the salt desert, salt desert, salt desert, salt desert, salt desert, salt desert, salt desert, salt desert, the salt desert, the salt desert, the salt desert, the salt desert, the salt desert, the salt desert, the salt desert, the salt desert, the salt desert, the salt desert, salt desert, salt desert. Desert, ein Song aus dem Jahr 1969 mit dem ersten Sänger der Can, Malcolm Mooney. Der Schlagzeuger Jackie Liebezeit hatte 5 Jahre lang in Spanien Free Jazz gespielt, aber vor kurzem hatte er bei einem Auftritt einen Moment der Erleuchtung erlebt, der sein Leben veränderte. Liebezeit hatten die Worte eines, wie er es nannte, komischen Freaks berührt und verändert. Der Freak hatte Liebezeit angemacht, weil er Free Jazz spielte und sagte, was spielst du diesen Mist? Du musst monoton spielen. Diese Worte prägten sich ihm ein. Jackie Liebezeit hatte das Wort monoton vorher noch nie in positivem Zusammenhang gehört und der Wahrheitruf wie Donnerhall durchzuckte ihn, schreibt Julian Cope. Er änderte sofort seinen Schlagzeugstil. Mit diesem Konzept von Monotonie trat Jackie Liebezeit bei Inner Space ein. So hieß das Studio von Ken. Er wiederum deckelte Chukai, weil der zu viel Bass spielte und bestand darauf, dass der Bass auf einem einzigen Ton spielte. Irmin Schmidt gab später zu Protokoll, er selbst habe auf manchen frühen Tracks überhaupt nichts gespielt, so eingeschworen auf herkömmliche Arten des Musizierens, wie er gewesen sei. Also wurden Inner Space aus Beschränkung geschmiedet. Es war der Name der ersten Formation, die sich dann Ken nannte.